Die Rauhnächte. 24. Dezember. Für manche ist dieser Tag bereits der vierte Tag der Rauhnächte. So für Reinhard Stiele in seinem Buch Das Rätsel der Rauhnächte, die kosmischen Geheimnisse der Zeit zwischen den Jahren. Entsprechungen. Zeichen: Widder, die aufbrechende Kraft. Monat April. Lebensphase 18 bis 24. Element Feuer. Körper Kopf. Sprichworte: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Frisch gewagt ist halb gewonnen. Leitsatz: Ich will. Mit dem Eintritt der Sonne in den Widder beginnt der Frühling. Tag und Nacht sind gleich lang, aber das Tageslicht überflügelt von nun an die Nacht immer mehr. Die Naturkräfte, die sich bisher noch schwach im Verborgenen regten, treten jetzt deutlich hervor und bringen die Samen zum Keimen. Das Leben in der Natur erhält einen starken Auftrieb. Kraftvolle Energie und ein Aufbruch der Kräfte sind ein Markenzeichen des Widders. Auch in den Menschen regen sich die Lebensgeister. Es sind die Kräfte, die von innen nach außen wirken. Der Widder ist ein aktives Zeichen, das danach strebt, die Welt zu erobern und den eigenen Willen durchzusetzen. Er ist aber auch von einem ungetrübten Optimismus geprägt, sodass er sich schnell von Niederlagen erholen kann. Widder repräsentiert die spontane Kraft, die sich ungestüm über alle Widerstände hinweg ihren Weg bahnt. So steht die Antriebs- und Durchsetzungskraft bei diesem Zeichen im Mittelpunkt. Dieser Tag eignet sich gut, um über folgende Frage nachzudenken. Haben Sie Ihre Lebenskraft genügend im Blick? Und stärken Sie Ihren Energiehaushalt in gebührendem Maße? Können Sie Ihren Willen durchsetzen, so wie Sie es möchten? Wo sind Hindernisse, die Sie zu mehr Kraftentfaltung anspornen könnten? Wie steht es um Ihre Aggressionsschwelle? Tragen Sie angestaute Wut in sich, die die Sie dringend einmal ablassen sollten? Oder schieben Sie fällige Konfrontationen vor sich her? Aber auch mangelt es Ihnen an Geduld oder Durchhaltevermögen? Kommen Sie schnell in eine Kampfstimmung und reagieren gern angriffslustig oder rücksichtslos? In welchen Lebensbereichen oder Zusammenhängen neigen Sie vielleicht zu Überaktivität oder verausgaben sich zu sehr? Wie steht es um Ihre Geduld? Gibt es Themenfelder, auf denen Sie vielleicht zu kurzsichtig sind oder sich die Welt so erklären, wie Sie sie gerne haben möchten? Die Aufgabe. Der Widder ist ein Pionier. Überlegen Sie, ob Sie sich im kommenden Jahr in bestimmten Bereichen vornehmen könnten, eigene Wege zu gehen oder eventuell ungewöhnliche Methoden und Lösungen anzustreben. Vielleicht gibt es Menschen oder eine Angelegenheit, die Sie mit ihrem ungetrübten Optimismus und ihrer vitalen Lebensfreude im kommenden Jahr in Schwung bringen können. Anne Stallkamp und Werner Hartung, Rauhnächte, Zeit für mich. Vierte Rauhnacht, vom 24. auf den 25. Dezember. Frieden finden. Unsere Weihnacht nennen wir auch das Fest der Liebe. Was wir uns dann wünschen, ist Friede als wesentlichen Ausdruck der Liebe. So passen Tagesqualität und Festtradition zusammen. Friede ist Selbstgewissheit, Selbsterkennen, in die Mitte gehen, einverstanden sein. Wenn wir Frieden mit uns selbst, den Mitmenschen, der Natur und dem Universum schließen, wenn wir den Weg annehmen. Friede ist vielschichtig. Er beginnt mit dir selbst. Bist du im Frieden mit dir selbst? Im Einklang mit dir? Neben dem inneren Frieden ist Frieden eine soziale, ja universelle Aufgabe, die du über einen spirituellen Weg erfassen und bewältigen kannst. Erfassen kannst du die Dimensionen des Friedens aus den Schriften der Essener. Die Essener bildeten einen geheimen Konvent zum Praktizieren und zur Überlieferung des Wissens, das nach dem Untergang von Atlantis nach Ägypten gebracht wurde. Die Gründung dieser Vereinigung von Männern und Frauen erfolgte etwa 6700 vor Christus. Erst 111 nach Christus wurden die letzten Siedlungen der Essener, unter anderem das 1211 vor Christus gegründete Qumran am Toten Meer, unter dem Druck der Römer und des Christentums aufgerieben. Die Essener stellten eine esoterische Tradition dar und befanden sich im bewussten Gegensatz zum letztlich immer wieder gescheiterten Versuch, atlantische Kultur durch das offizielle Pharaonen- und Priestertum zu erhalten. Zum Kern ihrer Lehre gehörte der siebenfältige Friede. Siebenfältiger Friede, zitiert nach die Lehren der Essener und Essener Meditationen von Dr. E. Bordeaux-Sekei. Erstens, Friede mit dem physischen Körper. Als Teil der Erdenmutter ist unser feststofflicher Körper der manifestierte Rahmen unserer Entwicklung in dieser Inkarnation. Hier geht es um die Beherrschung des Körpers, seiner Gesundheit bzw. Gesundung durch Atmung. Zweitens, Friede mit dem Geist. Wir sind Schöpfer des Gedankens, der unser Handeln bestimmt. Der Gedankenkörper des Einzelnen steht in Wechselwirkung mit dem irdischen Gedankenkörper und dem kosmischen Gedankenmeer, gleich Vollkommenheit des Gesetzes. Ziel: Handeln im Einklang mit dem Gesetz als Voraussetzung zur Heilung aller Körper, Auraschichten von Disharmonie. Drittens: Friede mit der Familie. Menschen in der Umgebung, auf die sich unsere Nächstenliebe richtet. Das bezieht sich nicht nur im engeren Sinne auf den Familienkreis, sondern auf den Kreis all derer, die uns im Leben oder einem Lebensabschnitt tatsächlich nahestehen. Viertens: Friede mit der Menschheit. Er umfasst sozialen und wirtschaftlichen Frieden, Abstand von chaotischen Umständen und ein praktiziertes soziales System auf der Grundlage der Gesetze von Natur und Kosmos sowie die Vermittlung der Ideen an die Außenwelt. Lehren, heilen, helfen. Fünftens: Friede mit der Kultur. Auseinandersetzung mit großen Werken der Weisheit, Kultivierung der Natur, Wissenschaft, Literatur, Kunst als Ausdruck menschlicher Mitschöpfung. Positive Auswirkungen auf Schwingung der Gedankenströme. Morphische Resonanz. Sechstens: Friede mit dem Reich der Mutter Erde. Fundament des Bestehens des Menschen auf dem Planeten. Siebtens: Friede mit dem Reich des himmlischen Vaters. Innere, intuitive Erkenntnis des Gesetzes als Summe aller Liebe, allen Wissens, aller Macht. Überwinden der selbst auferlegten Begrenzung durch das Denkzentrum. Rückkehr zu Gott. Was bedeutet dieser siebenfältige Friede jetzt konkret für uns? Folgende Fragen sind da vielleicht hilfreich. Körper. Bin ich im Frieden mit meinem Körper? Liebe und akzeptiere ich ihn so, wie er ist? Oder fühle ich mich zu dick, zu dünn, zu hässlich, zu ungeschickt und so weiter? Affirmation: Ich liebe und umarme heute meinen Körper. Ich danke ihm, dass er mir das Leben ermöglicht. dass ihr meistens reibungslos funktioniert. Dass ihr mir zahlreich und zuverlässig Hinweise gibt, wenn ich den Weg der Liebe verlasse. Ich lobe ihn. Ich kann ihm viel zumuten. Er ist belastbar, widerstandsfähig und stark. Sensibel und zart. Er bereitet mir vielfältige Freuden. Er ermöglicht mir zu leben, hier in der Materie zu sein. Ich liebe ihn. Geist, bin ich im Frieden mit meinem Geist, meinen Gedanken? Habe ich die Kontrolle über meine Gedanken? Oder verselbstständigen sie sich? Lasse ich zu, dass sie sich gegen mich richten, gegen mein Herz, dagegen, dass es mir gut geht hier im Leben? Affirmation. Ich bin Herr über meine Gedanken. Erst spüre ich mein Herz. Die Gedanken ordnen sich den Herzenswünschen unter. Ich zügele heute meine Gedanken. Lasse sie nicht wild umherschweifen. Ich beruhige meine Gedanken. Bette sie sanft zur Ruhe. Familie. Bin ich im Frieden mit meiner Familie, meinen Eltern? Meinen Kindern? Meinem Mann, meiner Verwandtschaft, meiner Wahlfamilie. Meinen Kollegen, meinen Freunden? Ritual. Ich beginne meinen Tag mit guten Gedanken und Wünschen an diejenigen Menschen, denen ich mich in meiner jetzigen Lebensphase wirklich innerlich nahe fühle. Ich visualisiere diesen Kreis, ausgehend von den Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung, Kinder, Partner, dann Eltern und Freunde, Kollegen. Ich sende ihnen als Gruppe oder auch nacheinander einzeln Energie, verbunden mit meinen guten Wünschen für den Tag, die Woche oder ein bestimmtes Vorhaben oder Ereignis. Wenn ich gerade Probleme mit einem dieser Menschen habe, nehme ich energetisch Kontakt zu ihm auf, erkläre ihm in Gedanken, was ich fühle, auch wenn es Wut oder Trauer ist. Verzeihe ihm und bitte ihn um Verzeihung und Verständnis. Wenn ich mich in diesem Zusammenhang an eine unschöne Situation erinnere, sende ich Energie in die Raumzeit dieses Erlebnisses mit der Bitte, sie möge allen Beteiligten gut tun. Menschheit. Bin ich im Frieden mit den Menschen, die mir begegnen? An der Haustür? Beim Einkaufen? Auf der Straße, in der Straßenbahn, im Verkehr. am Telefon. Im Beruf. Affirmation. Ich verzeihe mir selbst Situationen, in denen ich unfreundlich, grob oder abweisend zu anderen Menschen gewesen bin. Sie mögen es mir verzeihen. Ich nehme mir vor, heute nicht vorschnell oder gereizt zu reagieren, wenn es zu Reibereien oder Konfrontationen kommt. Ich werde tief atmen, unangenehme Gefühle im Atem lösen, ruhig bleiben und dennoch klar zum Ausdruck bringen, was mich stört oder was ich wünsche. Kultur. Bin ich im Frieden mit den Dingen, die mich umgeben? Meiner Kleidung? Mit meiner Wohnung, den Dingen in meiner Wohnung, meinem Lebensort und Umfeld. Mit der gestalteten und gebauten Welt, die mich umgibt. Ritual. Ich spüre in alles hinein, was mich an den wichtigen Orten umgibt. Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereich, Garten, Lieblingswege und so weiter. Ich versöhne mich mit den Dingen, Gegenständen, Räumen, Gegebenheiten und Orten, die ich nicht ändern kann. Ich trenne mich von Dingen, die ich nicht brauche und die mir nicht gut tun. Wenn etwas unabänderlich ist, dann gebe ich 3 bis 4 Minuten Energie auf Gegenstände oder einen bestimmten Raum. Mutter Erde, bin ich im Frieden mit der Mutter Erde und ihren Wesenheiten der Natur? Achte und schätze ich das, was die Erde mir an Speisen und Getränken sowie an Rohstoffen gibt? Gebet. Formuliert nach den Essener Kommunionen. Die Mutter Erde und ich sind eins. Sie gibt meinem Körper die Nahrung des Lebens. Die Kraft des Erdbodens durchströmt und belebt meinen Körper. Die Sonne gibt ihm das Feuer des Lebens. Das Wasser lässt mein Blut strömen. Die Luft lässt mich den Strom des Lebens atmen. Ich erfreue mich des Spiels der Elemente. Sie geben Kraft und Schönheit allem, was unter dem Himmel weilt. Himmlischer Vater, bin ich im Frieden mit dem himmlischen Vater, der geistigen Welt und ihren Wesenheiten? Habe ich das Vertrauen, dass er und sie mich zu meinem Besten geleiten, dass alles, was geschieht, gut ist? Dass ich geliebt bin, nie vergessen werde. Oder hadere ich mit dem Werk des Schöpfers, indem ich auch mich selbst nicht schätze, mir und damit ihm als meinem Schöpfer nicht traue und vertraue? Kann ich meinen Weg, mein Schicksal vorbehaltlos annehmen? Oder fühle ich mich immer wieder hin und her gerissen? Gebet, formuliert nach den Essener Kommunionen. Der himmlische Vater und ich sind eins. Er gab mir das ewige Leben und meine schöpferische Kraft. Sie möge Freude bereiten und Fülle geben. Mir und denen, die um mich sind. Sein Wille leite meine Taten. Seine Liebe reinige meinen Gefühlskörper. Seine Weisheit erleuchte meine Gedanken. Friede sei mit mir und auf Erden. Übung, vierte Rauhnacht, 24. Dezember bis 25. Dezember. Weihnacht, Weihenacht, Heiligabend und erster Weihnachtstag, Weihnachtstag. April, Frieden finden. Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren. Angelus Silesius. Rückschau. Wie habe ich den wechselhaften April erlebt? Gab es besondere Festtage? Welche Menschen waren besonders wichtig? Habe ich Reisen unternommen? Was war besonders schön? Wer hat mich unterstützt? Was ist mir Gutes widerfahren? Bei wem oder für was möchte ich mich bedanken? Was habe ich Unschönes erlebt? Habe ich Schicksalsschläge erlitten? Gab es Streit, Auseinandersetzungen, Enttäuschungen? Wem habe ich noch nicht verziehen? Welche Situation aus dem vergangenen April. Welche Erlebnisse möchte ich jetzt bereinigen? Womit war ich im Frieden im letzten Jahr? Wo herrschte Unfrieden? Welchem Frieden bin ich schon ein gutes Stück näher gekommen? Tagesthema: Übungen. Ich wähle ein Thema des siebenfältigen Friedens: Friede mit dem Körper, Friede mit dem Geist, Friede mit der Familie, Friede mit der Menschheit, Friede mit der Kultur, Friede mit der Erdenmutter, Friede mit dem Himmelsvater, mit dem ich den größten Unfrieden spüre. Wähle die entsprechenden Affirmationen, Gebete oder Übungen, oder ich notiere eigene Affirmationen und arbeite heute damit. Ich wähle ein Thema des siebenfältigen Friedens, mit dem ich den größten Frieden verspüre, und feiere heute diesen Frieden. Danke heute besonders für diesen Frieden, der mir geschenkt ist. Wie gelingt es mir zu feiern, Freude und Dank zum Ausdruck zu bringen? Was gehört für mich zu einer erfüllten Feier dazu? Vorausschau auf den kommenden April und für das neue Jahr im Hinblick auf Frieden. Begegnungen und Zeichen. Was habe ich heute geträumt? Wie war das Wetter, die Stimmung, die Atmosphäre? Was hat sich heute ereignet? Wer oder was ist mir heute begegnet? An Situationen und Menschen, an Tieren und Pflanzen, in der Meditation. Welche Zeichen wurden mir heute gezeigt? Was habe ich heute verschenkt? Welche Botschaft habe ich damit gegeben? Welche Geschenke habe ich heute bekommen? und welche Botschaften damit erhalten. Wie und wobei habe ich heute Frieden erlebt? Welchen der sieben Frieden durfte ich heute besonders spüren? Bewusst gestalten. Was sind meine Visionen für den kommenden April? Welche Wachträume hatte ich heute? Was wünsche ich mir in Bezug auf meinen Umgang mit Frieden? In Bezug auf den Frieden mit meinem Körper? Meinem Geist? Meiner Familie. Der Menschheit. Der Kultur. Mutter Erde, und dem himmlischen Vater für das kommende Jahr. Welchem Frieden möchte ich mich in besonderer Weise verschreiben? Von Jan Ruhland, das Geheimnis der Rauhnächte, ein Wegweiser durch die 12 heiligen Nächte. 24. Dezember, Weihnacht, Weihenacht, Heiligabend. Nimm die Erlösung und den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit an. Du bist gesegnet und geliebt. Das strahlende Lichtkind in der Krippe verbindet dich mit dem göttlichen, strahlenden Lichtkind in dir. Heute ist ein guter Zeitpunkt, sich für die Ankunft des neuen Lichtes bereit zu machen, indem man die Wohnung aufräumt, eventuell räuchert und alles festlich schmückt,

Für Christopher Weidner beginnen die Rauhnächte. In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. In seinem Buch Rauhnächte, die 12 heiligen Nächte, Rituale, Brauchtum, Weissagungen schreibt er: Erste Rauhnacht, 24. bis 25. Dezember. Die stille Nacht, Ankunft und Einkehr. Geburt Christi. Element Feuer. Monat Januar. Thema Geburt des Lichts. In dieser Nacht beginnen wir mit den Rauhnächten. Und es beginnt mit einem Innehalten und einem Stillwerden. Nach der Hektik der Tage vor den Feiertagen kann nun der Stress abfallen und wir finden Zeit, unseren Blick von außen nach innen zu wenden. Die Adventszeit geht zu Ende. Wir sind angekommen und kehren nun zu uns selbst ein. Wenn Sie bereits im vergangenen Jahr die Rauhnächte genutzt haben, um einen kleinen Leitfaden für das kommende Jahr zu erstellen und dies in schriftlicher Form festgehalten und kommentiert haben, dann können Sie jetzt Ihr altes Rauhnächte-Tagebuch herausholen und noch einmal darin blättern, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Der Blick kann nun über das schweifen, was wir in den kommenden Tagen hinter uns lassen werden. Auch das neue Tagebuch zu den Rauhnächten wird nun begonnen. Am Vorabend dieser Nacht können Sie so etwas wie ein Resümee des vergangenen Jahres für sich ziehen. Das kann ein Satz, ein Wort, ein Bild sein, das für Sie das Wesen des ausklingenden Jahres zusammenfasst. Finden Sie etwas, das für Sie die Vergangenheit symbolisiert. Da die Ereignisse der kommenden Nacht und des darauffolgenden Tages traditionell den Monat Januar im nächsten Jahr vorwegnehmen, können Sie sich außerdem am Abend des 24. Dezember noch einmal mit dem Januar des vergangenen Jahres auseinandersetzen. Sie können sich folgende Fragen stellen. Was ist im Januar des vergangenen Jahres passiert? Was davon war gut? Welche Ergebnisse aus dieser Zeit möchte ich unbedingt für das kommende Jahr behalten? Was habe ich aus der Überwindung von Hindernissen in diesem Monat für mich erfahren? Achten Sie ganz bewusst darauf, sich nicht mit den negativen Ereignissen aufzuhalten, sonst würdigen Sie Unangenehmes, aber fokussieren Sie Ihren Geist auf das, was für Sie am Ende an positiven Erfahrungen herausgekommen ist. Sie wollen ja das Negative zurücklassen. Dies geschieht am besten dadurch, dass wir uns darauf konzentrieren, was uns geholfen hat, diese oder jene schwere Zeit durchzuhalten und zu überwinden. Und was wir an positiven Erfahrungen für uns daraus ableiten können. So nehmen wir genau das aus dem letzten Jahr mit, das uns auch im nächsten Jahr eine Quelle der Kraft sein kann, indem wir uns daran erinnern, welche wunderbaren Stärken wir im letzten Jahr entwickelt haben, die uns natürlich auch im kommenden Jahr begleiten sollten. Wie an vielen anderen Orakeltagen sollen Träume in der Christnacht auf den 25. Dezember die Wahrheit zeigen und in Erfüllung gehen. Ein beliebtes Orakel, nicht nur zu dieser Zeit, ist das Schuhewerfen. Man wirft in der Mitte des Zimmers stehend einen Schuh hinter sich, zeigt die Spitze des Schuhes zur Türe hinaus, steht im kommenden Jahr eine große Reise bevor. In einem Kuchen oder einem Pudding wird ein Ring und eine Münze versteckt. Wer den Ring findet, der wird heiraten. Wer die Münze findet, wird reich werden. Neben diesen eher traditionellen Orakeltechniken können Sie sich aus den Feuerorakeln eines aussuchen. Vielleicht entzünden Sie ein Räucherwerk nach Einbruch der Dunkelheit und bringen sich so in eine angemessene Stimmung. Wenn Sie die Fragen zum vergangenen Januar bereits beantwortet haben, können Sie das Orakel auf den kommenden Januar beziehen. Die Bilder, Gedanken und Ideen, die Sie aus einem Feuerorakel gewinnen, können Sie dann in Ihrem Rauhnächte-Tagebuch notieren. Weitere Fragen, die zu dieser Rauhnacht passen und die Sie in einem Orakel oder einfach als Gedankenanstöße über den Tag hinweg stellen können, sind: Was finde ich in mir, wenn ich ganz still werde? Was bedeutet es mir, still zu werden, still zu sein, still zu stehen, innezuhalten? Wie fühlt es sich an, in mir selbst anzukommen? Wie gut höre ich auf mein Bedürfnis nach Stille? Was brauche ich, um noch besser für mich sein zu können?